Ja, das ist Zukunftsmusik, bewegt dich zu dem Instrumental, tanz zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, bewegt dich zu dem Beat, bewegt dich zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, bewegt dich zu dem Instrumental, tanz zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, bewegt dich zu dem Beat, bewegt dich zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Instrumental, tanz zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Beat, beweg dich zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Instrumental, tanz zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Beat, beweg dich zu dem Beat. Hör dich die Pros an, sei no, no, wenn ihr raus zum Scheiße, dann denk ich nur, oh man, ihr wartet schon lange, ich muss flown kann, nämlich nur mein Girl. Der Club so brennt, wir bekommen, wir bang. Kicken ist lang, ich brauch keine Gang, weil ich alles zu streng. Wenn ich immer King, wir connecten von Trash, EPMD und das sind Facts. Zum neuen Geschäft, das Zeug ist so fresh, wir deal mit Raps, so geh nie wieder weg. Erlangen und Hamburg, spinnen das mit viel Finesse. Dein Nerven-Netz wird bombardiert und konfrontiert mit den ganzen Cracks. Wir sind nicht mehr zu stoppen, nicht mehr zu talken. Kommen zum Rocken, Trottel zu locken, alle zu blocken und doppelt zu schocken. Ladies, bewegen den Arsch, denn wir geben jetzt Gas. Die Fruiten am Start, was bewegen den Pass. Was wollen, ist zu leben, ist das. Das Ding hier muss in die Charts, muss in die Clubs und muss in die Bars. Ihr kriegt den Bass, der Bums in die Reime kommt von den krassesten Jungs. Wir machen es rund, machen es top. Heftigen Shit verfasst mein Job. Sender braucht keinen Atem, man braucht alles, was ich brauch, die Wacht im Kopf. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Instrumental, tanz zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Beat, beweg dich zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Instrumental, tanz zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Beat, beweg dich zu dem Beat. Sag deine Freunden Bescheid und auch deinen Lover. Wir starten durch, waren viel zu lange an der Cover. Von Hamburg City bis nach Erlangen, Bayern. Kaufen sie LPs, denn sie wollen mehr. Du bist enttäuscht, weil der Rest von den deutschen MCs so wirre Zeug redet und scheiße von sich gibt. 2005 das Jahr, wir beide stürmen die Charts, aber die Zapata und bald sind wir Superstars. H-A-C, das sind wir, dir noch frage ich mein Weg, ganz egal was die anderen sagen. Ich und er von Herz hier zweck ihn mit dem Sound und dem Bass, der dich smackt wie im Tag Team. Halte dich fest, denn auf los geht's los. Ich habe die frischesten, dickesten, leckersten, fettesten, besten Flows. Ihr wollt uns testen? No, können uns nicht stressen. Boah, wir begeistern bis zuletzt und ficken den Rest mit den dicksten Tracks. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Instrumental, tanz zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Beat, beweg dich zu dem Beat. Ja, das ist Zukunftsmusik, beweg dich zu dem Beat.